Schön. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Gökka. Ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station und würde gerne mit Guten Ihnen das Patientengespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne, guten Morgen. Guten Morgen. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen jetzt ein paar allgemeine Fragen stellen. Dann können wir zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Thomas Bauch. Thomas mit H. Genau, Und richtig. Bauch, Sie haben gesagt? Bauch. Oh. Bauch. Wie der Richtig? Bauch, genau. Wie der Bauch. Wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren, Herr Bauch? Ich bin geboren am 25.01.82. Bin 41 Jahre alt. Danke. Wie groß und wie wiegen Sie so seit, Herr Bauch? Bin ungefähr 1,71 groß und wiege ca. 85 Kilo. Vielen Dank für die Informationen, Herr Bauch. Was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Also ich habe seit ungefähr jetzt schon 2 Tagen zunehmende Schmerzen im Bauch. Könnte Sie mir sagen, wo die Schmerzen am stärksten sind? In der rechten Seite, linke Seite, Oberbauch, Unterbauch? Die sind, insbesondere heute, sind die im rechten Unterbauch. Rechten Unterbauch. Haben die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Die haben ja plötzlich begonnen. Plötzlich begonnen. Also die plötzlich waren die da und dann habe ich Schmerzmedikamente genommen und waren sie auch wieder weg. Aber jetzt sind sie wieder da. Darf ich fragen, welche Medikamente haben Sie eingenommen? Ich habe Ibuprofen eingenommen. Ibuprofen. Einmal, oder? Ja, jetzt zwei, dreimal schon genommen. Ich habe die ersten ja schon seit 2, 3 Tagen. Sind die Schmerzen auch in der rechten Unterbauch aufgetreten oder um den Nabel oder strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion Ja, aus? die haben tatsächlich eher im Oberbauch angefangen und sind so ein bisschen gewandert. Unteren Bauch. Aber Ausstrahlung haben sie nicht für die Schmerzen, Wie oder? meinen Sie Ausstrahlung? Ich meine, diese Schmerzen fangen mit einer anderen Körperregion und im Laufe der Zeit, aber das ist ja wandert. Sie haben gesagt, im Oberbauch die Schmerzen angefangen und im Laufe der Zeit im unteren Bauch gehen. Okay. Genau. Könnte Sie mir diese Schmerzen etwas genauer beschreiben? Sind die Schmerzen eher dumpf, drückend, stechend, ziehend, willenförmig? Also die sind eher so dumpf, aber auch stechend manchmal. Könnten Sie diese Schmerzen auf einer Schmerzskala einstufen von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht, 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Ich würde schon sagen, so 6, ungefähr 6, 7. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindern oder verstärken? Okay, Sie haben gesagt, Ibuprofen gibt es eine Genau. Linderung? Ja, also es wird mehr, wenn ich tatsächlich so ein bisschen gehe oder Treppen steige oder sowas. Okay. Hatten Sie schon einmal solche Beschwerden gehabt, bevor Nein, ich? noch nie. Nein, das ist das erste Mal. Leiden Sie unter Übelkeit? Mussten Sie sich übergeben, Herr Bauch? Übelkeit habe ich, aber ich habe mich nicht übergeben. Ja. Haben Sie jegliche Farbveränderung in der Augen oder auf die Haut bemerkt? Auch. Nein. Haben Sie Brustschmerzen, Dyspnoe, Atemnot? Nein. Nein. Nein. Wie ist Ihr Stuhlverhältnis oder ist alles in Ordnung mit dem Stuhlgang und beim Wasserlassen, Herr Bauch? Ich habe tatsächlich seit ungefähr jetzt, auch seit 2 Tagen, etwas Brennen und ein bisschen Durchfall. Oh. Aber nichts Wildes eigentlich, also. Brennen beim Wasserlassen, Sie haben gesagt, oder beim Stuhlgang? Ja, sowohl beim Wasserlassen ein bisschen brennen, als auch etwas flüssigeren Stuhl. Mäßig. Haben Sie etwas Ungewöhnliches in Ihrem Stuhl bemerkt? Ich meine, es ist mehr schleimig oder Blut bemerkt in Ihrem Stuhl als Blut sonst? habe ich nicht bemerkt. Nein. Nur wässrig. Genau. Ja, gibt es eine bestimmte Auslöse für. Ah. Muss nur die Okay. Gibt es eine bestimmte Auslöse für die Schmerzen bemerkt? Zum Beispiel nahrungsabhängig, Bewegung oder haben Sie etwas, einen Ja, Unfall? wenn ich Treppen steige, sind die ein bisschen mehr, habe ich ja eben gesagt, ne? Aber ansonsten nichts mit der Nahrung. Ja, Sie haben gesagt, beim Waslassen, Sie haben eine brennende Schmerzen. Haben Sie in Ihrem Urin Blut oder Farbveränderung bemerkt? Nein. Nein. Okay, vielen Dank für die Frage. Haben Sie Fieber gemessen oder leiden Sie unter Schüttelfrost, Herr Bau? Fieber habe ich nicht gemessen, aber ich glaube, ich habe ein bisschen erhöhte Temperaturen, aber habe nicht gemessen, nein. Okay, ich verstehe. Schön. Schlafen Sie gut? Haben Sie Probleme beim Schlafen? Nein, ich habe keine Probleme. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit an Gewicht verloren? Nein, auch nicht. Auch nicht Immer gleich. schlimm. Sie haben gesagt, Sie haben keine Probleme beim Schlafen. Das bedeutet, leiden Sie nicht an Nachtschweiß, ja? Nein, ich Okay. habe eigentlich alles in Ordnung. Okay, danke schön. Ja, Herr Bau, ich würde gerne nach Ihrer Vorgeschichte fragen. Jetzt leiden Sie an Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Mir nicht bewusst. Das ist gut, das freut mich. Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich eine bestimmte Medikamente, außer diese Ibuprofen? Nein, eigentlich nicht. Wollte auch nicht. Sind Sie schon mal operiert worden, Herr Bau? Ich habe die Mandeln raus, meine Mandeln wurden. Ja, wann war das? Können Sie mir Da sagen? war ich 10 Jahre alt ungefähr, das ist schon ein bisschen länger her. Über 30 Jahre her. Ja, als Sie Kind war. Ja, ich verstehe. Sind bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Bau? Hausstauballergie habe ich. Hausstaub. Wie reagieren Sie darauf? Juckreiz und Niesen. Niesen, ja. Jetzt würde ich gerne nach Ihren Lebensgewohnheiten fragen, Herr Bau. Rauchen Sie? Haben Sie nie geraucht, oder? Ab und zu, also bei Gelegenheit. Aber Aber okay. ich bin jetzt nicht jemand, der Zigaretten kauft. Okay, ich verstehe Sie. Trinken Sie Alkohol? Ich trinke gelegentlich Alkohol. Ja, was meinen Sie Bei mit gelegen? Oh, beim Feiern, Feiern. Geburtstag oder bei Weihnachten Darf oder ich so. fragen, was trinken Sie? Ja, Bier? was Nein. es dann gibt. Ich weiß es nicht genau. Ob es Bier gibt, ob es Wein gibt, ob es Okay. Cognac gibt, kommt drauf an. Okay, danke. Das ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Jetzt aktuell? Ja. Ob ich Ja. Drogen einnehme? Ehrlich gesagt, ja, interessiere ich mich für die vorherige auch. Hatten Sie einen Kontakt mit den Drogen oder zurzeit haben Sie Kontakt? Also ich habe noch nie Drogen genommen. Okay. Noch nie. Okay, das Aber ist Sie gut. interessieren sich für Drogen? Ah, das ist eine Routinefrage. Achso. Ehrlich gesagt habe Ich dachte, jetzt Sie interessieren sich für Drogen, deswegen. ich Ja. Also Sie haben gesagt, nein, ich interessiere mich für Drogen. nein, habe ich nicht erlebt. Ja, okay. Alles klar. Aber hier in Deutschland, ich habe gehört, dass es eigentlich sehr üblich, Mit Drogen. ja, Drogen. Überall auf der Welt, oder? Ja, in der Türkei ist es nicht so häufig zu sehen, aber hier in Deutschland in der Hauptstadt Bahnhof oder etwas, ja, Ja. umgebucht. Ah, ich habe vielmals gesehen. Okay. Okay, Herr Bauch, leben Ihre Eltern noch? Beide leben noch, ja. Oh, das freut mich. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen oder sind Sie Die gesund? haben beide einen Bluthochdruck und beide leiden an Diabetes, also an einer Zuckererkrankung. Ja. Was machen Sie beruflich, Herr Bau? Ich bin Informatiker. Informatiker, ja. Wo arbeiten Sie, könnten Sie mir sagen? Das ist eine Firma in Köln. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Ach, geht so. Also ich kann viel von zu Hause aus arbeiten, aber es ist in Ordnung. Ich mache meine Arbeit gerne. Okay, vielen Dank. Viel im Sitzen, ne? Und es ist okay. Ja, das freut mich. Wie ist Ihr Familienstand, Herr Bauer? Ich bin ledig. Ledig, ja. Haben Sie Kinder? Okay, das freut mich. Vielen Dank für alle Informationen, Herr Bauch. Jetzt würde ich gerne ein Was kleines. glauben Sie denn, was ich habe? Ja, wenn in erster Linie werde ich jetzt eine kleine Zusammenfassung machen. Etwas falsch sagte oder wenn Sie etwas korrigieren möchte, bitte sagen Sie mir Bescheid. Sie haben seit 3 Tagen Bauchschmerzen. Es fängt mit dem Nabelbereich, aber im Laufe der Zeit diese Schmerzen wandert in den rechten Unterbauch. Sie Also leiden eher in Oberbauchbereich als angefangen, nicht nur den Nabel. oben herum. Okay, ja, das ja. Oberbau. Aber ja, diese Schmerzen ist drückend, dumpf und stechend und einer Schmerzskala bei 7 liegen. Und Sie leiden unter Übelkeit, aber mussten Sie sich nicht übergeben. Und Sie haben keine jährliche Farbveränderung bemerkt auch. Sie haben Durchfall, wässrig und Probleme beim Wasserlassen. Es sei ein bisschen brennend. Genau. Möchten Sie etwas hinzufügen oder möchten Sie mich korrigieren? Nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt nur neugierig, was ich haben könnte. Ja, ich habe einen Verdacht jetzt, aber ich brauche die anderen 2 Schritte für meine Untersuchungen. Das bedeutet, ich würde gerne Sie erst einmal körperlich untersuchen, dann Ihnen Blut abnehmen und eine Sonographie durchführen für Ihre Bauchschmerzen. Aber mein Verdacht Eine ist, was? ja, Ultraschall, Bauchultraschall, ich meine sagen. Das ist eine Untersuchungsmethode, bildgebende. Und mit Hilfe dieser Ultraschall können wir inneren Organe genauer sehen und beurteilen, wie Nieren, Milz oder Bauch. Eine Bauchspiegelung oder Ah, was es ist das? nicht so, es ist nicht so, es ist nicht stechende Untersuchungen. Wir haben eine Kopfschall und wir berühren Ihren Bauch mit diesem Schall, mit der Kontaktgel. Es ist nicht wie eine Spiegelung. Also keine Narkose oder sowas. Nein, nein, nein, nein, nein. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Schmerzlos, strahlenlose Therapie. Machen Sie das hier in der Ambulanz? Ja, können wir diese machen hier in Ambulanz. Okay, Ja, wir okay. haben Geräte für das. Und ja, wenn alle Befunde vorliegen, komme ich zu Ihnen und wir sprechen über Ihren Fall, Ihren Situation. Haben Sie denn schon eine Verdachtsdiagnose, was Ah, zeigt? ja. Ja, ich habe fast vergessen. Ich habe einen Verdacht auf diese Harnweginfekt oder Blinddarmentzündung. Aber Sie haben kein Fieber gemessen. Das bedeutet, nun sollte ich jetzt Ihre Vitalparameter. Bei Blinddarmentzündung, das heißt, dann muss ich operiert werden, oder? Jede Blinddarmentzündung muss nicht operiert werden, weil bei der Ultraschall können wir diese Durchmessung der Blinddarm messen. Wenn es mehr als 1 Zentimeter, leider sollten sie operiert werden, aber weniger 7 oder 6 Zentimeter, das bedeutet, wir können mit Antibiotherapika oder mit Flüssigkeittherapie können wir behandeln werden, um Ich sie habe behandeln. mal gehört, also der Vater von meinem Bekannten ist mal an einem so einem Blinddarmdurchbruch gestorben. Das Oh. ist gefährlich, oder? Ja, leider würde ich sagen, das ist gefährlich, aber Sie haben Platzung für Blinddarm, Sie haben Perforation. Ich konnte nicht Sie genauer Ja, verstehen. Dieser also ich. Er hat einen Blinddarmdurchbruch, so einen Darmdurchbruch gehabt ja. und dann hat er anscheinend eine Vergiftung gehabt und ist dann gestorben. Das ist ja dann auch gefährlich, oder? Ja, das ist sehr gefährlich, aber wir werden jetzt Laboruntersuchungen, um eine Entzündung gibt oder nicht, Okay. durchführen und auch ein Bauchultraschall durchführen, damit Und wir das reicht aus, so ein Bauchultraschall? damit wir sehr genau sehen und Da muss man beurteilen. nicht irgendwie in so eine Röhre oder sowas gehen, braucht man nicht, Bis ja. jetzt ist es nicht erforderlich, aber wenn wir bei der Bauchultraschall keine wesentlichen Befunde bekommen, können wir diese Computertomographie Ja, durchführen. also ich bitte Sie wirklich alles durchzuchecken bei mir, alles. Ja, machen Sie sich keine Sorge, Sie sind bei Also mir. ich möchte hier, ich kann auch hier bleiben, im Krankenhaus bleiben. Ich habe kein Problem damit. Vielen Dank für Hauptsache, Sie checken das bei mir einmal. Ihr Verständnis und Aufmerksamkeit. Machen Sie sich keine Sorge, Sie sind bei uns in guten Händen. Jetzt werde ich Ihren Fall mit meinem Chefarzt sprechen und Ist er auch hier? Ah, super, okay. Kann ich ihn auch gleich sprechen? ja. Von dem ja. Natürlich, wenn ich Natürlich. Ihre, ja, natürlich, ja. Natürlich können Sie sprechen, aber wir sind hier als Team arbeiten und wenn ich Ihren Fall zu meinem Chefarzt erzähle, können Sie auch mit ihm sprechen. Okay. Ich dachte, nur Privatpatienten könnten mit dem Chefarzt sprechen. Deswegen. Wir sind hier Arzt und unsere Pflicht, um Patienten zu kümmern, um die Okay. Patienten zu kümmern und Ja, da bin ich. Ich fühle mich gut aufgehoben hier. Dankeschön, Dankeschön, das freut mich. Okay. Soll ich hier warten? Ja, Sie warten bitte Sie hier. Ich komme in 5 Minuten, um Sie zu untersuchen. Dann, ja, okay. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe ein paar. Bitte schön. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona auch? Ich meine. Ich bin vollständig geimpft, ja. Und noch eine. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Okay. Ist es das möglich, dass Sie in der letzten Zeit verdorbene etwas gegessen? Kann ich mich nicht daran erinnern. Okay. Ich ernähre mich eigentlich immer gleich und versuche mich gesund zu ernähren. Ich war auch nicht draußen im Restaurant oder sowas. Danke Ich schön. war auch nicht im Ausland. Ich habe auch eine Frage bemerkt. Gehen Sie oft auf die Toilette oder haben Sie bemerkt, dass Sie mehrmals auf die Toilette gehen beim Nee, Flughafen? nein, ich nicht. Ich war auch nicht im Ausland. Und wir müssen Ibuprofen Dosierung und auf Wie oft ich das eingenommen habe? ja, wie viel Milligramm und wie oft? Ja, also ich habe die frei verkäuflich in der Apotheke geholt. Das sind, glaube ich, 400 Milligramm. Und ich habe zwei, drei Stück eingenommen. Vielleicht waren es zwei oder drei, ich erinnere mich nicht ganz genau. Wenn Sie Ibuprofen eingenommen haben, Ihre Bauchschmerzen weg oder ein Sind besser geworden. komplett weg? Nicht komplett, aber besser. Besser. Dişschmerzen ein wellenförmig Verlauf oder Dişschmerzen sind ein wellenförmig Verlauf oder Nein. Nein, immer eher. da? Die sind immer da, dumpf und manchmal stechend, wenn ich mich bewege. Also wenn ich Treppen steige oder so, dann tut es weh. Wenn ich belaste so ein bisschen. Jetzt momentan, wo die Schmerzen am stärksten sind. Die sind momentan im rechten Unterbauch am stärksten. Dankeschön. Also wenn ich so drauf drücke, dann tut das richtig weh. Wie ist Ihr Appetit? Gut, gut, hat sich nicht verändert. Können wir anfangen, Arsatzgeschichte? Ja. Bitte schön. Schönen guten Morgen, Herr Oberarzt. Ich habe gerade eine neue Patientin gesehen und würde gerne Ihnen vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Gerne. Vielen Dank. Herr Thomas Bauch. Sie ist 41 Jahre alt und ist am. Sie? Er ist 41 Jahre alt und ist er am 25.01.1982 geboren. Er ist 1,71 Meter groß und 85 Kilogramm schwer. Herr Bauer stellte sich heute bei uns wegen vor 2 Tagen plötzlich aufgetretener, progredierender, diffuser, dumpfer, stechender Oberbauchschmerzen vor. Er gab an, dass die Schmerzen im Oberbauch aufgetreten seien, aber im Laufe der Zeit waren die Schmerzen in den rechten unteren Bauch gewandert. Und die Schmerzen würden auf einer Schmerzskala bei 7 liegen, ohne Ausstrahlung. Er klagte über Übelkeit ohne Emesis und auch Dysurie und einmalige Diarrhoe. Er ist wässrig, ohne erkennbares Blut. Er sagte, dass die Schmerzen bei der Bewegung, besonders beim Treppensteigen, immer schlimmer geworden seien. Hämaturie, Ikterus und Melena wurden von den Patienten verneint. Fieber habe er nicht gemessen und habe sie keine Probleme mit. B-Symptomatik ist unauffällig und bei den Patienten seien keine Vorerkrankungen bisher bekannt. Nehme er keine Dauermedikation. Bei den Patienten wurde mit 10. Lebensjahr ein Tonsillektomie durchgeführt. Er sei allergisch auf Hausstaub und er bekomme Pruritus und Rhinitis dagegen. Er sei Nichtraucherin, er trinke ab und zu ein Flasche Bier, Drogenkonsum von den Patienten verneint. In der Familienanamnese ergab sich Folgendes: Beide Familienmitglied leiden an Arterialhypertonie und Diabetes mellitus. Herr Bauch sei Informatiker bei einer Firma in Köln und er sei ledig und hat keine Kinder. Anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine Urolithiasis hin. Als Differentialdiagnostisch kommen Harnwegsinfekt und akute Appendizitis in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich folgende Untersuchungen durchführen. Erstmal körperliche Untersuchung. Ich meine Klopfschmerzen in der rechten und linken Flanke und Loslassschmerzen bei der rechten Unterbau und auch Abwehrspannung werde ich durchführen. Dann als Laborparameter werde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte, auch Urinstatus und Urinkultur durchführen. Urinkultur bis jetzt ist nicht so erforderlich, aber bei der Antibiotika können wir auf diese achten. Und dann werde ich Sonographie Abdomen durchführen, um meine Differentialdiagnose auszuschließen. Zum Beispiel Harnwegsinfekt, Pyelonephritis und akute Appendizitis zum Beispiel. Dann werde ich ein Röntgen Abdomen durchführen, weil es gibt eine geringe Möglichkeit, um diese Steine zu sehen. Ja, gegebenenfalls werde ich eine Computertomographie Abdomen durchführen. Das ist, ich glaube, alles bis jetzt. Was meinen Sie, Herr Oberarzt? Was glauben Sie denn eher, was es ist? Also er hat beschrieben, dass er dumpfe Schmerzen hat mit ab und zu stechendem Charakter, die er auch provozieren kann, wenn er Treppen läuft. Ja, bei der Ist das Bewegung. eher so für Urolithiasis oder passt das eher doch zu einer Appendizitis? Schließt ein Harnwegsinfekt ein Appendizitis aus oder kann das beides auftreten? Könnte es beides auftreten, aber im Ärztelinär habe ich gewusst, dass bei der Bewegung stechende Schmerzen Und die Zoe, ich denke an die Urolithiasis in erster Linie. Und Bei auch. Urolithiasis haben sie eher auch Beschwerden in Ruhe, so kolikartige Schmerzen, ne, die immer wieder kommen. Wenn sich der Harnleiter verkrampft, dann tut das weh. Es ist ein kolikartiger Schmerz. Ne? Die Patienten können nicht auf dem gleichen Platz sitzen bleiben. Die müssen sich immer bewegen. Haben Sie schon mal gesehen, jemanden mit einer kolikartigen Schmerz? Ja, viele, viele Mal. Wie ein Fisch, wie ich gesagt habe mit meinen Kollegen, wie ein Fisch immer bewegt. Die bewegen sich die ganze Zeit. Die können nicht da bleiben, hier bleiben. Die müssen sich immer bewegen. Ich habe gedacht, dass die Steine ist ein bisschen groß und verengt diese Harnleiter und vielleicht bei der Bewegung diese Steine ein bisschen bewegen und werden die Patienten. Aber Sie haben völlig recht. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt akute Appendizitis sein, weil es ist ein bisschen ödematös sein und bei der Bewegung Ja, diese. welche Übungen können Sie dem Patienten machen lassen, wo Sie erkennen können, ob es tatsächlich eine Appendizitis ist oder nicht? Es gibt Ja, eine bestimmte Übung oder eine Untersuchungsmethode. Übung, ich die auf die Zähne sehe stehen und dann plötzlich auf die Fetze. Ja, oder Sie sagen dem Patienten, springen Sie mal hoch. Auch. Bringen Sie mal zweimal hoch. Und wenn die Schmerzen haben, oft ein Zeichen einer Appendizitis, sogenannter Erschütterungsschmerz. So nennt Erschütterung. sich das. Wenn Sie jetzt den Verdacht, wir beschreiben auch manchmal, wenn Sie jetzt zum Beispiel Treppen steigen, ja, und da müssten Sie halt Stufen steigen, ne? Also Sie müssen immer Ja, so diese Stufen Bewegung. steigen, dann kann das auch mal so ein Psoas-Schmerz sein. Musculus psoas kann auch mal schmerzen. Das kann auch sein, wenn der Blind dann so ein bisschen falsch gelegen ist. Wenn Sie jetzt den Verdacht haben auf eine Blinddarmentzündung, Appendizitis, welche Untersuchungen machen Sie bei den Patienten? Körperliche Untersuchungen? Körperliche Untersuchung ist im Abtasten, Palpation der rechten Unterbauch und ich achte Wie nennt auf man das? Da gibt es bestimmte Punkte. Loslassschmerz, oder? Loslass. Loslassschmerz ist richtig, genau. Der Fans, das ist. Haben Sie schon mal was von McBurney gehört? Ja, das ist McBurney ein und Punkt. Dunst? Ja, das ist ein ganz, ganz genauer Punkt der Appendicitis. Und ich glaube, von der Nabel und Os-Ischia mit einem Finger zu messen und die drei und zwei und dritte und dann, ja, ich kann nicht unter am Bauch, das bedeutet, das ist McBurney. Ja, also das gibt es auch mit dem McBurney-Punkt, ne, zwischen Spina iliaca anterior und Bauchnabel. Und dann gibt es noch den Lanz-Punkt, ne? Das ist der Punkt zwischen beiden Spina iliaca anterior, rechts und links, und dem mittleren Drittel, so ein Drittel wieder. Mittleren Drittel, ja. Ja. Okay. Es gibt verschiedene Zeichen, die können sich nochmal durchlesen einmal. Ich möchte jetzt nicht alle aufführen, ja, Danke. aber die sollten Sie schon im Blickwinkel haben, im Auge haben, ne? Dankeschön. Ja, McBurney, Lanzpunkt, McBurney-Punkt, Loslassschmerzen. Und ist es auch möglich, Abwehrspannung. Abwehrspannung? Definitiv, definitiv. Okay, Kennen danke. Sie die Psoas-Zeichen? Psoas, Musculus Psoas-Zeichen. Nein, leider habe ich Kennen keine. Sie das Manöver Lasek-Manöver? Lasek, ja, ich habe diese mit der Beinaufhebung eine blitzende Schmerzen in der Rücken. Genau, wenn Sie zum Beispiel das Bein anheben, ja, das Bein anheben und dass Sie dann, wenn Sie das quasi gegen den Widerstand. Sowas wie Lasek ungefähr, ja. Aber die müssten das Knie zum Beispiel hochziehen, ja. Okay. Und drücken dagegen, gegen Widerstand. Dann ist das so ein Psoas-Schmerz. Okay, bei der. Es ist ungefähr wie Lasek, aber gegen Widerstand, ja. Dankeschön. Da gibt es verschiedene Zeichen, verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten, können Sie nochmal nachlesen, im Untersuch, Anamnesebuch oder körperliche Untersuchung. Ja, ich habe jetzt in meinem Kopf gelegen, diese alle. Ja, Okay. danke. Gut. Wenn es eine Frau wäre, woran würden Sie noch denken? Ja, bei der Frau achte ich auf diese gynäkologische Anamnese und könnte es sein auch ein Adnexitis und auch extrauterine Oder Schwangerschaft. Oh ja, ich habe geschafft oder auch, ja, Oder ne, ich bin Schwangerschaft könnte geschafft. auch sein, ne? Ja. Okay. Sie machen jetzt einen Ultraschall, haben Sie gesagt. Nehmen Blut ab. Ich würde direkt mit Blutkulturen abnehmen. Ja. Und was machen wir mit dem Patienten dann? Oh ja, wie die Patienten nüchtern bleiben lassen, mindestens 8 Stunden. Erstmal, wir müssen diese denken, dann mit Antibiotherapika. Was können Sie im Ultraschall sehen, wenn Sie gut Ultraschall machen? Ja, diese ödematöse Vergrößerung der Wundfortsatz und diese in nähere Gewebe ein bisschen schmutzige, nähere Gewebe, nicht schmutzig, ja. Ödematöse Flüssigkeit können Sie sehen. Flüssigkeit, ja, Flüssigkeit in Das ist der ganz nähere gut, ne? Gewebe. Sehr gut. Ja. Und wenn es schon perforiert ist, dann Ja. können Sie Luft sehen, ne? Kann man auch Luft sehen. Okay. Gut. Und Sie können sehen, ob der Blinddarm so kokardenförmig ist. Das ist so wie so eine Zielscheibe, kann man sehen. Kokarden. Fokal. Können Sie doch mal nachlesen. Kokarden. KOKARDN. Und wenn der im Ultraschall, wenn Sie den gut darstellen können, ob der Blinddarm verdickt ist, ne? Können Sie sehen, mehr als x Millimeter zum Beispiel, ob der verdickt ist. Jetzt haben die zum Beispiel, genau, Kokardenphänomen. Sie können zum Beispiel aber auch jetzt einen Patienten haben, der viel Luft hat und den Blinddarm gar nicht sehen können, ja? Und was machen Sie dann? Ja, ich werde ein Computertomographie Abdomen mit Kontrastmittel durchführen, damit wir genau sehen kann. Aber ich muss zuerst, ja, ich habe erst einmal gesagt, dass Urolithiasis, ich muss zuerst diese ausschließen. Genau, richtig. Sehr Okay. gut. Genau. Ja, danke. Okay, und jetzt, was machen wir therapeutisch bei den Ja, Patienten? wie ich gesagt habe, nüchtern bleiben lassen, dann Flüssigkeittherapie und das ist der Durchmesser für Zentimeter ist wichtig für uns, weil viele Fälle gibt es diese Schmerzen lindern, spontan lindern oder diese ödematose Veränderung spontan gelindert werden. Und wir beobachten. Schicken Sie den nach Hause oder bleibt er hier? Nein, nein, Überwachung in der stationären Aufnahme. Und wenn es diese mit einer Sonographiekontrolle, es ist diese Durchmesser wird ein bisschen vermehrt, können wir chirurgische Eingriff planen. Und wenn es Schmerzmedikamente? ja, wenn wir überzeugt, dass es eine akute Appendizitis ist, können wir ein Schmerzmittel geben. Ja, Was mit für Methimazol oder Ja, genau, richtig. Geben Sie auch ein Antibiotikum direkt, oder? Ja, wenn wir sehen, diese nähere Gewebe ist ein bisschen entzündet oder könnte es, aber ich bin mir nicht sicher. Also die Chirurgen geben meistens, wenn mich nicht alles täuscht, einmal ein Antibiotikum, auch vor der Operation, glaube ich. Ah, Genau, Vorbeugung, ich ja. bin mir aber nicht sicher. Das können vielleicht Chirurgen sagen, die hier sind. Als Ja. Prophylaxe, Genauso. richtig. Bitte? Genau so, ja. Ne? Manchmal geben die ein Antibiotikum vor der Operation und dann schaut man, wie sich das Ganze entwickelt. Genau. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. War okay. Dankeschön. Ich habe Prüfung am 21. März, zwar diese Dienstag, und ich. Sie reden sehr, sehr gut, sehr, sehr flüssig, finde ich. Aber Sie machen so ein bisschen Flüchtigkeitsfehler wie er und Sie. Da wechseln sie so ein bisschen die Pronomen, ne? Also Mann, Frau. Oh, ja, Er ist er, sie, ich beim habe. Er bleiben. Das ist aber sie reden sehr flüssig, sehr schnell und ich bin auch sehr sicher. Das finde ich gut. Also, Danke. sehr gut.